Jüngst berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un, den Nachrichtenagentur TASS, die Zeitung Moskowski Komsomolets, die Internet-Homepages des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus-Instituts und der Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus-Studentengesellschaft Rostov von Russland, die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, die Zeitungen Dagong Bao und Dinhui Bao, der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepage Fanchu Wang von Hongkong, China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die amerikanische UPI und die argentinischen Zeitungen Clarín und La Nación berichteten über die Inspektion des der 525. Truppe der koreanischen Volksarmee direkt unterstellten Sonderoperationsbataillons durch Marschall Kim Jong-un. Auf der Internet-Homepage der türkisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan erschien die Nachricht, dass Kim Jong-un die neu errichtete Seifenfabrik Ryongaksan besichtigte. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Genossen Kim Jong-un.